Love. Jetzt hätte ich fast das Ladegerät mitgenommen. Legst mal hier. Brauchst du jetzt alles schon? Hast du schon alles gezogen? Hast du Zigaretten? Bestimmt, ne? Er hat da jetzt nun schon diesen Riesenberg liegen und deswegen dachte ich eigentlich... Ja, habe ich. Da ist doch gar kein Berg mehr. Ist schon ja, weg. Mal, jetzt muss ich mir wieder neu kaufen gleich, ey. Ja, Victor, so ist das doch noch immer. Wie lange kennst du mich denn? Michi, aber vor kurzem auf jeden Fall ist jetzt Manu nach 50 Uhr gekommen. Ich wurde doch im Stich gelassen, Alter. So, Leute. Wurdest du im Stich gelassen? Von wem? Ach, so ein Scheiß. Geh jetzt bloß doch ein. Hör doch Spaß, Alter. Ich sag das nicht ernst nehmen. Boah, ich muss jetzt erstmal nach Hause, mein Laptop nach Hause bringen und dann. Dann ficken in Jesus Namen. Stopp, wenn du das. Hast du coole Musik, die nicht eher hast? Sieht ja so aus. Am besten Platten. Platten? Ja, nicht selbst Platten. Schallplatten. Wax. Also in guter Qualität, also relativ Kilobits und irgendwas. Also ich hatte auch was zum Schallplatten in guter Qualität. Ich habe 20 Kilobits. Geil. Oldschool-Dinger, weißt du? Geil! Also, aber, also eher so Musik, weißt du, so. Nicht so beatmäßig, sondern eher so Musik. So Soul zum Beispiel. Ah, oh, nee, okay. Soul. Weil Soul also ja kein Beat hat. Wenn man das loopt, kann man da auf jeden Fall auch was draus machen. Ja. Okay. Rock'n'Roll, würde ich sagen. Ich wollte dich in den Arm nehmen, aber ich sitze hier schon so lange. Nächstes Mal. Genau. Ich sage ja Amen. Ja. Du arbeitest doch mit Loops, oder nicht? Womit? Loops? Und so? Ja. Also, beziehungsweise eigentlich, ja. Aber war nicht irgendein. Du arbeitest doch hier mit so einem Apple-Dingern, oder nicht? Das steht, natürlich. Doch, das ist Apple jetzt. Ja. Und was, ach ja. So, und was ist da, was ist das jetzt für ein Programm? Ableton. Da arbeitet man doch mit Loops, oder nicht? Ja, wow, das kannst du mit alles machen. Na, was ist denn daran jetzt so anders, als an dem anderen? Alles. Also im Endeffekt... Ach, ich guck mir das mal kurz an. Oder was machst du denn da jetzt? Ich hab euch gesampelt. Okay.